Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um die Berliner Mauer. Und zwar in Zusammenhang mit einer Ausstellung der Berliner Mauerteile, und zwar Mauer-Ostteile, 1000 Stück an der Zahl, die in Tampa Bay, Florida ausgestellt sind und die Sie auch betrachten können, und zwar im sogenannten Freedom Pavilion in Tampa im Citrus Mall. Und dort gleich hinter dem Karussell können Sie dieses wunderschöne Ausstellungsstück bzw. diese Ausstellungsstücke finden und die Geschichte der Berliner Mauer aus besonders amerikanischer Sicht rezipieren. Und an den Wänden können Sie jede Menge geschichtliche Dinge sehen, die von der Künstlerin, die dort arbeitet, gemalt worden sind, also von Churchill bis Truman, alle möglichen Politiker und auch natürlich Kennedy, der gesagt hat, er wie viele seien ein Berliner. Und natürlich auch immer wieder hören, dass schon Ronald Reagan oder dann Ronald Reagan gesagt hat, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Und diese Mauer, diese Wand ist um Friedenswillen wieder heruntergekommen, ist dann in alle Welt verschickt worden. Und vielleicht haben Sie auch ein kleines solches Stückchen auf Ihrem Schreibtisch stehen, der Sie daran erinnert, dass Deutschland mal ein geteiltes Land war und dass es jetzt in Freiheit ist. Und diese geteilte Geschichte, diese Mauer, die diese Geschichte mit beeinflusst hat und die ein Symbol dieser Geschichte war, um die soll es heute gehen. Und ich habe mit Gabriel Kahn gesprochen von King Jewelry Design, der uns zur Mauer einiges erzählt hat, denn er ist unweit der Mauer in der Bülowstraße, hat dort gewohnt, ist dort groß geworden und hat natürlich auch diese Mauer im Kopf der Berliner beobachtet und selber in dieser Insel, dem Westteil dieser Insel, Berlin im DDR-Staat, dort hat er eben gelebt und ist diesem letztlich doch entgangen. Und zwar bevor die Mauer runterkam, und jetzt hat er natürlich vor, mal wieder hinzufahren, denn er hat dort noch im Westteil Berlins eine ganze Reihe von Familienmitgliedern wohnen. Die Berliner Mauer, so auf der Landeszentrale für politische Bildung, BW, geteiltes Land 1961 bis 1989 Webpage, das geteilte Land 1961 bis 1989 und diese Mauergeschichte, die möchte ich Ihnen kurz als Einleitung bringen. Sie können sie natürlich auch anklicken und selber lesen. Das haben wir für Sie dann als Link bereitgestellt. Die Berliner Mauer ist das Symbol der deutschen Teilung. An den über 160 Kilometern der Grenzanlage um West-Berlin zerbrachen Familien und Freundschaften, individuelle Lebenspläne und berufliche Karrieren. Die Menschen wurden eingesperrt, sie mussten in der DDR bleiben. Die massenhafte Abwanderung aus der DDR konnte mit der Mauer zwar gestoppt werden, doch trotz Betonmauern und Stacheldraht, Signal, Zaun und Stahlteppich, Hundelaufanlagen und Schießbefehl versuchten weiterhin Zehntausende aus der DDR zu fliehen. Hunderte verloren dabei ihr Leben. Dazu möchte ich sagen, dass es eine ganze Reihe von neuen Büchern und Filmen gibt, die zu diesem Thema natürlich auch Auskunft geben, in verdichteter Form. Man darf nicht vergessen, das sind Filme und keine Tatsachenberichte in diesem Falle. Aber sie sind sehr sehenswert, vor allem für junge Leute, denn man erlebt oft nicht diese Einzelgeschichten, die wir versuchen einzufangen für Sie. Wir sammeln auch Berliner Geschichten, vielleicht möchten Sie uns auch eine erzählen, und dann können Sie immer zum Freedom Pavilion kommen oder Sie können auch info@ germanradioshow.com anschreiben oder unsere Facebook-Seite. Da freuen wir uns sehr, wenn Sie uns schreiben und wir kontaktieren Sie dann sofort zurück. Und die Telefonnummer ist 813-254-5088. Sie können auch da gerne anrufen und eine Nachricht hinterlassen. Ich habe zurzeit eine Berliner Geschichte, die auch in diesem Freedom Pavilion zu sehen ist, bis 4. Juli 2021. Und das sind die Bilder, die 12 Bilder meiner Mutter, die auch aus Berlin stammt, die in Berlin ebenfalls ihre Kindheit verlebt hat und also 60 Kilometer von Berlin und dann letztlich auch aus dem Ostteil dieses Landes, dieses anderen der DDR, der zukünftigen 1945 am 18. April geflohen ist mit ihrer Familie und im Westen dann lebte. Mit dem Bau der Mauer verschloss die SED-Führung den letzten offenen Übergang zwischen Ost- und Westdeutschland. Der existierte noch und es sind viele Leute über diese Grenze noch in den Westen gelangt, bevor diese Mauer 1961 am 13. August entstanden ist. Für die Bevölkerung in der DDR bedeutete die Mauer das endgültige Ende ihrer Freizügigkeit und der Möglichkeit, sich der SED-Politik durch Abwanderung zu entziehen. Diese Option der Abstimmung mit den Füßen hatte für das SED-Regime eine Einschränkung seiner Macht bedeutet. Nach dem Mauerbau war die Bevölkerung dem Parteiapparat ausgeliefert. Die Folgen waren unter anderem die Einführung der Wehrpflicht, eine Erhöhung der Arbeitsleistungen und die Einführung eines strafbewehrten Arbeitszwangs. Eine größere Zustimmung in der Bevölkerung und damit auch einen Zuwachs an Legitimität erreichten die Machthaber in der DDR dagegen nicht. Viele Menschen zogen sich ins Privatleben zurück, andere beschlossen trotz Lebensgefahr die DDR zu verlassen. Und auf dieser Webseite ist ein Foto von dem Brandenburger Tor und davor die sehr viel bekritzelte Mauer. Und dieses Archivbild zeigt eben auch das Schild, Achtung, Sie verlassen jetzt West-Berlin. Das heißt, dieser Spruch ist dann auch noch viele Jahre später, den kann man jetzt auf Pillendöschen und sonst wo finden und Schildern, die man sich als Souvenirs mit aus Berlin bringt. Denn diese Trennung gibt es ja heute nicht mehr. Zur Flucht aus der DDR schreibt, wie gesagt, diese Webseite. In den 40 Jahren ihres Bestehens verließen über 3,8 Millionen Menschen die DDR. Nur etwa eine halbe Million reiste legal aus. Alle anderen waren Flüchtlinge. Sie verließen das Land illegal und unter großen Gefahren. Bereits 1952 hatte die SED die innerdeutsche Grenze weitgehend abgesperrt. Fahrten zwischen Ost und West waren nur noch an wenigen offiziellen Grenzübergängen erlaubt. Reisevisa wurden aber kaum noch ausgestellt. Wer die DDR ohne Erlaubnis verließ, beging Republikflucht sozusagen und musste mit bis zu drei Jahren Gefängnis rechnen. An der massenhaften Auswanderung oder Abwanderung änderten diese Maßnahmen jedoch nichts, da die Grenze zu West-Berlin faktisch offen war. Die Grenzübergänge zwischen Ost-Berlin und den Westsektoren wurden nur sporadisch kontrolliert und Fluchtwege oder Fluchtwillige konnten mit der S-Bahn einfach in den Westteil der Stadt fahren. Für die DDR entwickelte sich die Abwanderung zu einer existenziellen Bedrohung, zumal überdurchschnittlich viele junge und gut ausgebildete Menschen den Staat verließen. Wir mussten die offene Wunde West-Berlin schließen, erklärte der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht damals. Ich weiß, wie man mich dafür hasst, aber ich musste das auf mich nehmen für den Sozialismus. Doch gerade in der ersten Zeit nach dem Mauerbau verflohen noch viele Menschen aus der DDR. Die Mauer hatte den Fluchtdruck im Berliner Umland noch erhöht, da plötzlich Freunde und Verwandte getrennt waren, die zuvor in Berlin noch frei miteinander verkehren konnten. Außerdem bestand die Mauer zunächst vor allem aus Stacheldraht. Dieses Provisorium veranlasste so manchen DDR-Bürger zu einem Fluchtversuch, in dem sie über die Drahtsperren kletterten oder aus den Häusern der Sektorengrenze sprangen. In den ersten 4 Wochen nach dem Mauerbau registrierten die ostdeutschen Behörden 216 Grenzdurchbrüche. Um die Flucht aus der DDR endgültig zu unterbinden, wurde die Berliner Mauer weiter ausgebaut. Zunächst wurde eine einfache Betonmauer errichtet, die im Laufe der knapp 30 Jahre ihres Bestehens immer weiter entwickelt wurde, bis sie eine komplexe, tiefgestaffelte, untödliche Anlage zur Fluchtverhinderung war. Ja, und natürlich gab es da auch sehr viele Tote, denn es ging um einen Schießbefehl. Der Schießbefehl war natürlich im Osten so, und im Westen hoffte man natürlich, dass die Leute durchkommen, und man hat sie gerne in Empfang genommen. Übrigens auch das Checkpoint Charlie Museum, das von Rainer Hildebrand, der auch mit dieser Mauerausstellung hier in Tampa zu tun hatte, zusammenhängt. Er hat natürlich sehr viele Geflüchtete nicht abgefangen, aber willkommen geheißen im Westen und hat deren Fluchtverkleidungen und Fallschirme und was es da alles gab, womit die Menschen Fluchtversuche unternommen, beziehungsweise auch geglückte Versuche dann unternommen hatten. Die hat er gesammelt für dieses Museum, und diese Teile der Berliner Mauer, der Ostmauer, hat er zusammen mit einem Kumpan nach Amerika gebracht, weil er nicht wollte, dass man diese Mauer vergisst, wenn sie dann schon nicht mehr existiert. Und das tut sie ja dann seit 1989 nicht mehr. Aber hier geht es eben um die Ursprünge der Mauer, um die 60er Jahre. Und da haben wir hier ein Kapitel über Schießbefehl. Von Anfang an sollten nicht alleine Sperranlagen und die Mauer Fluchtwillige abschrecken und aufhalten, sondern auch bewaffnete Soldaten. Diesen hatten die Machthaber der DDR den sogenannten Schießbefehl erteilt. Die Grenzpolizisten und Grenzsoldaten sollten auf Flüchtlinge, auch auf Frauen und Kinder schießen, wenn sie auf andere Weise eine Flucht nicht verhindern konnten. Bereits 1952 wurde diese Befehlslage mündlich hergestellte, und gesetzlich wurde der Schusswaffengebrauch an den Westgrenzen der DDR erst ab 1982 geregelt. Schon am 24. August 1961 wurde der erste Flüchtling, der 24-jährige Günther Littfin, von DDR-Grenzwächtern bei einem Fluchtversuch an der Mauer erschossen. Nur einen Tag später überreichte der damalige Innenminister Karl Maron den Grenzwächtern das Ehrenabzeichen der Volkspolizei, eine Uhr und 200 Mark. Heute findet man übrigens an der Mauer, wo an der ehemaligen Mauer, findet man in Berlin sehr viele Kreuze stehen. Das heißt, ein Denkmal für alle diejenigen, die bei Fluchtversuchen umgekommen sind. Das ist ein visuelles Zeichen dessen, dass man diesen Menschen nach wie vor Respekt zollt und für ihre Idee der Flucht in die Freiheit, die sie dann natürlich nicht ausführen konnten. Bis heute ist nicht bekannt, wie viele Menschen bei Fluchtversuchen an der Mauer und an der innerdeutschen Grenze umkamen. Laut dem Forschungsprojekt Die Todesopfer an der Berliner Mauer 1961 bis 1989, der Gedenkstätte Berliner Mauer und des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam, starben mindestens 136 Menschen beim Fluchtversuch an der Berliner Mauer. Darüber hinaus kamen mindestens 251 Menschen während oder nach Kontrollen an Berliner Grenzübergängen ums Leben. Viele von ihnen starben an den Folgen eines Herzinfarktes. Dem Forschungsprojekt zufolge kam mehr als die Hälfte der Opfer in den ersten 5 Jahren nach dem Mauerbau zu Tode. Ein Großteil der Todesopfer waren junge Männer zwischen 16 und 30 Jahren. In 18 Fällen stehen die Recherchen noch aus. Umso schwieriger ist es zu verstehen, dass diese Menschen an Herzinfarkten gestorben sind. Da muss schon einiges andere gefolgt sein als nur der Fluchtversuch selber. Insgesamt sollen mehr als 1000 Menschen bei dem Fluchtversuch aus der DDR umgekommen sein. Sie ertranken in der Ostsee, traten auf Minen oder wurden von Selbstschussanlagen oder Grenzsoldaten erschossen. Die letzten 4 Opfer sind im Oktober 1989 noch, also als die Mauer schon runterkam, also in dem Oktober 1989 beim Durchschwimmen der Oder oder auf der Flucht in die deutsche Botschaft nach Warschau ertrunken. Schießbefehl vom 1. Oktober 1973 hieß folgendermaßen: Es ist ihre Pflicht, ihre Einzelkämpfer und tschechistischen Fähigkeiten so zu nutzen, dass sie die Liste des Grenzverletzers durchbrechen, ihn stellen bzw. liquidieren, um somit die von ihm geplante Grenzverletzung zu vereiteln. Zögern Sie nicht mit der Anwendung der Schusswaffe, auch dann nicht, wenn die Grenzdurchbrüche mit Frauen und Kindern erfolgen, was sich der Verräter schon oft zunutze gemacht haben, also die Verräter. Ja, die juristische der Befehl galt einer Spezialeinheit des DDR-Geheimdienstes, deren Angehörige als normale Grenzsoldaten getarnt waren. Die von 1968 bis 1985 bestehende Stasi-Einheit sollte die Flucht anderer Soldaten mit Grenzbezirk Magdeburg verhindern. Die juristische Aufarbeitung des Schießbefehls in den sogenannten Mauerschützenprozessen dauerte bis zum Herbst 2004. Insgesamt kam es zu 131 Verfahren. 132 Angeklagte wurden wegen ihrer Taten oder Tatbeteiligungen zu Freiheits- und Bewährungsstrafen verurteilt. Darunter waren 10 Mitglieder der SED-Führung, 42 führende Militärs und 80 ehemalige Grenzsoldaten. Rückblickend auf 40 Jahre deutsche Teilung wird klar, dass es dem SED-Regime trotz all seiner Maßnahmen wie Hundelaufanlagen und Schießbefehl, Mauerbau in Berlin, Selbstschussapparaten und Minen an der innerdeutschen Grenze nicht gelungen ist, die Abwanderung der Bevölkerung jemals ganz zu stoppen. Die bundesdeutsche Statistik registrierte bis 1988 knapp 40.000 Ostdeutsche, die nach dem 13. August 1961 unter dem Einsatz ihres Lebens in den Westen geflohen sind. Über 200.000 weitere DDR-Bürger nutzten Kurzbesuche im Westen und kehrten nicht in die DDR zurück oder wurden von der Bundesregierung freigekauft. Als im September 1989 die ungarische Regierung den eisernen Vorhang an der Grenze zu Österreich öffnete, ergriffen weitere Zehntausende die Chance und verließen die DDR. Ja, wir können Ihnen nur noch sagen, dass es Reisefreiheit in der DDR als Abschlusskapitel hier noch gibt, da die Machthaber in der DDR sich der Gefahr bewusst waren, dass die Bürger Reisen zur Flucht nutzen konnten, schränkten sie deren Reisefreiheit stark ein. So waren Reisen in das nichtsozialistische Ausland nur auf Antrag und nur zu bestimmten Anlässen möglich, zum Beispiel Verwandtschaftsbesuche bei Jubiläen, Hochzeiten und Todesfällen. Meistens wurden die Anträge aber nur genehmigt, wenn eine Rückkehr in die DDR wahrscheinlich war, zum Beispiel weil Kinder oder Ehepartner in der DDR blieben. Lediglich Rentner durften ab 1964 für mehrere Wochen im Jahr ins westliche Ausland reisen. Sie stellten für die DDR keinen Verlust an Arbeitskräften dar und waren deshalb aus wirtschaftlicher Sicht entbehrlich. Eine Sonderstellung nahm der sogenannte Reiserkader ein. Für Mitglieder des Staats- und Parteiapparats galten die Beschränkungen der Reisefreiheit nicht. Auch Sportler, Künstler und Wissenschaftler konnten in den Reisekader aufgenommen werden und erhielten einen Reisepass, damit sie die DDR bei internationalen Wettkämpfen und auch Fachkongressen repräsentieren konnten. Allerdings wurde jeder, bevor er in den Reisekader aufgenommen wurde, vom Ministerium für Staatssicherheit auf seine Zuverlässigkeit gegenüber dem Staat überprüft. Für alle anderen in der DDR waren auch Reisen in die sozialistischen Nachbarländer nur mit sogenannten Reiseanträgen möglich. Diese mussten bei der Volkspolizei beantragt werden, nur in die Tschechoslowakei und 1972 bis 1980 nach Polen konnten DDR-Bürger ohne vorherige Genehmigung reisen. Obwohl die DDR 1974 den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte unterzeichnete, der die Freizügigkeit der Bürger eines Staates verbirgt und auch die Schlussakte von Helsinki unterzeichnete, änderte sich an den Freiheiten und der DDR-Bürger nichts. Erst der Fall der Mauer brachte den Bürgern der DDR die Freiheit, selbst zu bestimmen, wohin sie reisen wollten und wo sie leben wollten. Diese Webseite, wie gesagt, wir stellen Ihnen dann einen Link zur Verfügung, ist lpb-bw.de / geteiltes Land, geteiltes / Land. In Deutschland sagt man minus Land. Gut. Und ich darf Ihnen jetzt unser Gespräch mit Gabriel Kahn ankündigen, mit dem ich über die Mauer gesprochen habe, der, wie gesagt, unweit der Mauer wohnte, einige Busstationen vom Flughafen Tempelhof und natürlich auch eine Erinnerung für ihn an die Luftbrücke beziehungsweise an all die Dinge, die in Berlin zu der Zeit vor sich gingen im Westen, im Westteil, aus dem er dennoch weg wollte. Und seine Eltern sind dort geblieben und er hat heute noch Familie in Berlin. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt mit Ihnen zu diesem Gespräch begibt. Willkommen zum Kulturspiegel, Gabriel Kahn. Und King Jewelry Design, einer unserer ältesten Sponsoren. Ganz toll. Und wir wollen uns unterhalten, wo du herkommst, weil das ist Berlin. Und da bin ich als letztes drauf gekommen, dass wir uns über Berlin unterhalten. Wir wollten uns eigentlich immer über wunderschöne Juwelen unterhalten. Das ist der erste Punkt des Anlaufes. Aber es gibt jetzt in Tampa eine Ausstellung von der Mauer, der Berliner Mauer, Mauerstücke. Und da habe ich gefragt, kannst du dich an die Mauer erinnern? Wie lange bist du jetzt schon in Amerika? Ich bin in Amerika seit 1989. Schon lange her. Und in 1984 bin nach New York gekommen, in New Jersey, und in 89 bin rüber nach Florida gekommen. Mhm. Ja. Und dass man über Mauer redet. Das sind fast 40 Jahre jetzt. Also 40 Jahre. 21 Jahre. Genau. Und ich wohnte in Berlin, Bülowstraße, nicht zu weit weg von der Mauer. Bülowstraße, okay. Genau. Und dann haben wir immer hingelaufen zu der Mauer und dann da waren Treppen. Ja, und dann, wir sind dann auf die Treppen gegangen und dann um die andere Seite geguckt. Aber das war Berlin-West, also müssen wir dazu sagen. Genau, Berlin-West, ja. Denn wenn es Berlin-Ost gewesen wäre, dann waren keine Treppen, dann waren Schussposten. Genau, und, um die Tiergarten, wo die Reichstag ist, und um die Grundstücke und so weiter. Also die Mauer verlief herum, ums Brandenburger Tor. Um Brandenburger Tor, genau. Und das Brandenburger Tor war im Osten, glaube ich, oder? Was im Westen? Brandenburger Tor ist in West-Berlin. Sagt ihr nicht, Berlinerin, okay. Genau. Ja, aber es war knapp davor, also es war wirklich, man konnte um die Mauer. Ja, ja. Drum, und da war aber nur eine einzelne Mauer, oder? Um dieses Brandenburger Tor, oder war da auch dieser Todesstreifen? Weil es gab ja so eine Ostmauer und eine Westmauer. Genau, stimmt. Wir sprechen von der Westmauer. Ja, ja. Ja, und, aber wenn ihr rüber geguckt habt, dann habt ihr quasi durch einen Streifen durchgeguckt, genau. Und da war noch eine Mauer. Noch eine Mauer, ja. Also die Westmauer war sehr schön bunt, nicht zu deiner Zeit als Kinder, da fehlte, glaube ich, allen Mauern noch die. Aber Graffiti kam so in den 80er, 90er Jahren, haben die Leute dann in der Westmauer, haben die jede Menge Herzen gemalt. Und haben die wirklich Gefühle, deren Gefühle an die Mauer, ja. Also gestreifte Graffiti, genau. Und, genau. Mit Bund und so weiter. Aber auf der Ostmauerseite war also alles sehr stark, wie soll ich sagen, natürlich. Socially distanced, das ist ja das schöne Wort im 2021. Also da war ein Streifen dazwischen, wo man erschossen wurde, wenn man da durchlief. Genau, nicht? Und ich glaube, das war auch vielleicht. Also über 100 Leute sind da umgekommen. Umgekommen, genau. Im genau, Stacheldraht hängen geblieben, yeah. Und so. Also es sind sehr, yeah, dramatische Bilder. Und da waren die auch die Polizisten da und die, ja, Wachen. Die mussten, ja, die hatten Schießbefehl, genau. Absolut. Schießbefehle, ja, ja, genau. Also nicht auf der Westseite, sondern auf der Ostseite. Auf die Ostseite, ja, genau. Ja. Da waren also Wachtürme, glaube ich, auch, nicht? Die Wachtürme, ja, schon. An die Westseite nicht so viel, nee. But an die erste Seite der Bank. Auf der Ostseite, genau. Ja. Und ihr seid also auf der Treppe gewesen und habt drüber geschaut? Wir haben drüber geschaut, ja. Die Touristen gekommen und dann, wir haben mal so gesehen, was da los war. Und die kamen nach den Jahren, die kamen so natürlich, das war ein Stück von unserem tägliches Leben. Ja. Ja, die Mauer dabei. Die Mauer dabei. Man redete auch von den Mauern in den Köpfen, also dass die Menschen einfach gewusst haben, dass sie auf einer Insel wohnen. Ja? Mhm. Denn Berlin war ja eine Insel, also der Westteil in einem östlichen Land, in einem ganz anderen System. Ja. Genauer, genau, und dann das auch erinnert sich, wenn die Russen die haben geschlossen haben und die Luftbrücke, ja, da kannst du dich noch erinnern an die Luftbrücke. Genau. Ja. Und das war ein Abwurf und davor, also kamen auch Sachen. Und es war natürlich auch eine Blockade. Das eine stimmt. Blockade, also, ja. In der Tempelhof. Ja. Im Tempelhof kamen dann die Flugzeuge an, die kamen genau, zu euch. Genau, zu euch. Und haben also sehr viele Waren eingeflogen. Und wir wohnten vom Luftbrücke sozusagen vielleicht 5-6 Stationen. Aha. So. Mit Stationen, mit der Busstationen. Busstationen. Okay. Ja, genau. Und als Kinder seid ihr dann durchgegangen mit der Luftbrücke habt ihr dann auch Schokolade bekommen? Genau. Also mich persönlich nicht, Matthias, wir haben Schokoladen bekommen, wir haben so mit Freundlichkeit. Als Kinder hat man Kinder sich aber gefreut, hat man die natürlich. Ja. Und du hast mir gesagt, dass das mit der Mauer leben war nicht so toll. Ja. Wir werden hier unser Gespräch, wie auch der Kundenbesuch bei Gabriel Kahn im Juweliergeschäft, etwas unterbrechen und werden Ihnen nächste Woche den zweiten Teil, den längeren Teil dieses Interviews bringen. Heute haben wir Ihnen viel von der Berliner Mauer erzählt und so möchten wir Ihnen gerne dieses in zwei Teile geteilte Interview ganz ausführlich bringen und werden Ihnen nächste Woche noch eine kleine Einleitung, wie gesagt, noch einmal zu Berlin bringen. Und jetzt möchte ich Ihnen einen kleinen Ausflug wünschen, und zwar in das Freedom Pavilion, und zwar im Citrus Mall in Tampa. Und da können Sie mich also auch an den Wochenenden antreffen, bis zum 4. Juli, denn dort gibt es die Ausstellung The Women of Berlin, die Frauen Berlins, und am Beispiel von 12 Bildern und sehr vielen schönen Kleidern, die in den 50er Jahren geschneidert wurden, kann man sagen, die Menschen, die der Mauer entflohen sind, schon in den 50er Jahren, haben im Westen ein neues Leben aufgebaut, wie auch eben am Beispiel dieser 12 Bilder. Und jedes Bild hat einen einzelnen, jedes Kleid hat eine einzelne Geschichte bekommen. Und diese Geschichte können Sie sowohl in der Ausstellung als auch mit einem QR-Code direkt für Sie zur Verbindung zu dem Künstlerblog, den ich erstellt habe, mit diesen einzelnen Texten bereisen, besuchen. Und der Künstlerblog, wenn Sie dahin gleich wollen, noch nicht direkt wollen, dann können Sie gehen Susanne Nielsen Arts, A-R-T-S, .blogspot.com. Und dort finden Sie also sehr viele Einträge zu dieser Berliner Mauergeschichte, zu den Frauen der Berliner Mauer. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch viel schönes Lesen an diesem Wochenende. Und vielleicht mögen Sie vorbeikommen. Nächstes Wochenende, wieder an einem Sonntag, gibt es Kaffee und Konversation. Und das mit mir, Susanne Nielsen, die ich diese Bilder gemalt habe über das letzte Jahr 2020/21. Und das sind, wie gesagt, 12 Bilder von den Kleidern, die designt worden sind in den 50er Jahren. Viele, viele Frauen haben sie zum Teil auch nachgeschneidert, denn sie wurden also auch in einer Zeitschrift veröffentlicht, diese Designs speziell von unserer Mitarbeiterin und auch dem Modell, wie gesagt, für diese Bilder. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden und Ihnen einen schönen Sonntag wünschen, und Sie hören dann das Interview mit Gabriel Kahn von King Jewelry Design am nächsten Sonntag nach diesem Sonntag wieder oder noch. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, seien Sie nett zueinander. Ich wünsche Ihnen gute Zeit mit Ihren Lieben und dass Sie alle safe und